4-2. Hallo, Herr Sommer, hier Wenske. Hallo, Frau Wenske. Herr Sommer, wir müssen den Termin für das Interview mit dem Oberbürgermeister am 30.12. verschieben. Geht es bei Ihnen am 29. um 10.30 Uhr? Ja, das ist okay. Prima. Dann streichen wir den Termin am 30.12. und machen das Interview mit dem OB am 29.12. 10.30 Uhr. Alles klar, auf Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören.